Folge 2 von 24. Willkommen zurück. Nach der wilden Verfolgungsjagd in Stratens Motordroschke müssen sich Friedrichsberg und Dahl per Pedes die letzten Meter zum Wüstenexpress schleppen. Wir haben nicht mal mehr 5 Minuten bis zur Abfahrt. Schaffst du das denn, Dahl? Sehe ich aus, als könnte ich es schaffen? Nee. So, und dann auch noch mit den 4 Koffern. Wieso hast du überhaupt 2? Für meine Bücher. Außer ein bisschen Bewegung tut dir gut. Wir sitzen gleich noch lange genug. Wie soll ich das denn schaffen? Ich zitiere, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Stimmt auch wieder. Herr Koch, jetzt beeil dich. Beeil dich, der Zug fährt sonst ohne uns. Ich habe jetzt schon Seitenstechen und Schlappen. Mensch, nimm jetzt mal die Beine in die Hand. Da kann ich aber nicht mehr rennen und Koffer tragen auch nicht. Och, jetzt mach endlich. Welches Gleis müssen wir denn? Welches Gleis? Das sehen wir schon, wenn wir es sehen. Den Zug kann man ja nicht übersehen. Wieso? Weil es der sagenhafte, oft besungene, höchst exklusive, einzigartige, wunderbare Wüstenexpress ist. Ach! Ja? Kann ich nicht eben noch ein Fischbrötchen-Togo auf die Hand zum Mitnehmen für unterwegs? Ach. Also, die haben da hinten im Bierteich ausgebackenes Sushi auf Rollmops-Grundlage ganz ohne Reis. Also, das sind gerade andalusische Wochen. Ja, dafür hast du Augen. Ja, mit denen muss ich auch nicht hin. Ach, da ist er. Wer jetzt? Der Zug! Stimmt, da war noch was. Anklang, Sie steigen die Tür und schließen selbstständig. Und bei der Abfahrt des Zuges. Ich will schnell! Ja, alter Mann, ist doch kein D-Zug. Ja, bei den Verspätungen heutzutage. Ja. So, ich bin drin. Hier, in die Koffer. Meine, hab ich. Und ich. Spring rein und mach schon. Ich war noch nie der Mann für große Sprünge. Jetzt musst du. Hier, meine Hand. Ja, also. Sie waren also drin, im sagenumwobenen Wüstenexpress. Einer der, wenn nicht der, luxuriösesten Züge der Welt. Schon von außen. Vorne die schwere Dampflok, hinten der letzte Waggon, dazwischen alles andere. Also, die Waggons für die Gäste, die sogenannten Schlafwagen, je Wagen 6 Abteile, teilweise mit 4 Betten und einem eigenen kleinen Bad, dann der Speisewagen, ein eigener Küchenwagen, ein Gesellschaftswagen mit Bar und Bibliothek und der Gepäckwagen. Der Zug, royal blau in der Farbgebung mit goldener Blattverzierung. So weiß auch der scheueste Provinzbahnhof sofort bei der Durchfahrt, das war der sagenumwobene Wüstenexpress. Aber von innen erst. Allein der Gesellschaftswagen, also Bar und Bibliothek, in feinstem Art-Deco-Stil gehalten und eingerichtet. Abstrahierendes Dekor, hochwertige und exotische Materialien, die sich in den Wandlampen, den Tischen, den Sesselchen, den Regalen oder auch Teppichen, Tapeten, Türverzierungen wiederfanden. Dann die Fahrgäste, die Haute-Volée der Welt, kam hier zusammen. Monarchen, Monarcheninnen, Industrielle, Nobelpreisträger, Waffenhändler, geistige wie monetäre Oberschicht. Also selbst mit den Fahrgästen einer S1 Düsseldorf-Dortmund oder der Buslinie 33 über Wagnerstraße und ZOB in keinster Weise zu vergleichen. Alles in allem ein hochexklusives und explosives Spannungsfeld, in dem sich unsere 3 hier bewegen würden. Was für eine Welt. Einzigartig und erledigt. Also ich, vollkommen. Perfekt. Dann kannst du ja jetzt wieder das Gepäck nehmen. Hä? Ich habe doch so zarte Hände und krieg das so schnell diese, ach du weißt schon, Blasen? Ja. Ja, die habe ich jetzt an Füßen. Nicht so schlimm, die stören dich ja nicht beim Greifen. Stimmt auch wieder. Und was trägst du? Die Verantwortung? Die sind nun wirklich schwer genug. Für was? Unter anderem für unsere Fahrkarten. Ach, apropos, wo habe ich die nur? Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht... Nein, ich bin ja nicht der Schaffner. Oder sehe ich so aus für Sie? Entschuldigung, aber ich bin vollkommen falsch Grundsätzlich oder partiell? Verzeihung? Wir befinden uns hier im anfahrenden Wüstenexpress. Ja, Na, da bin ich richtig. Aber welcher Waggon? Wie bereits gesagt, ich weiß es nicht. Da müssten Sie schon selber gucken. Oh, Sie stehen ja denkbar dumm im Weg, Robert. Ja. Oh, ist eine unserer Spezialitäten. Lassen Sie unser Ei doch endlich mal durch, um Himmels Willen. Nur Sie? Und meine drei Sherpas. Hm? Sherpas? Dann sind Sie hier falsch. Das ist nicht der Alpenexpress. Hier geht's in die Wüste. Ich dachte zum Speisewagen. Ja, den suche ich auch. Da haben Gepäckträger keinen Zutritt. Nein, das ist eine Verwechslung. Auch wenn er gerade unsere Koffer trägt, er ist ein Gepäckträger. Leicht zu erkennen an der starken Vorwölbung seiner Körpermitte. Machen Sie jetzt endlich Platz. Ja, aber wie denn mit Koffer und Bauch? Platz da! Ja, genau, den suchen wir jetzt auch. Wagen 63, Sitzplatz 7. Oh. So. Ja, das hier ist Wagen 4. Oh. Ja. Tja, dann müssen wir uns da jetzt wohl oder übel hin durchschlagen. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, dürfen wir mal eben. Ja, genau. Oh. Ja, genau da müssen wir. Ah. Entschuldigung, danke. Wir sind leider auf der falschen Seite des Zuges eingestiegen. Sag mal, Friedrichsberg. Entschuldigung. Ja. Wo ist eigentlich die Straße? Weiß ich noch nicht. Oh, wie das weißt du nicht? Ja. Guten Tag. Wie kennst du Frau? Er wollte das Auto parken und danach kommen, weißt du doch. Ja. Oh. Hat's wohl nicht mehr geschafft. Was? Einen Parkplatz zu finden. Wahrscheinlich kreist er immer. Au! Entschuldigung. Bitte. Nee, keine Sorge. Also so wie ich den kenne, ist er wieder zurück nach Hause zu seiner Garage. Komm, ich kurz gleich, nee. Nimm doch mal. Kommt gleich mit dem Taxi zum Bahnhof. Ja, aber wir sind doch schon weg. Ist ja auch zu spät. Entschuldigung, bin ich ganz kurz. Ja, wo du es sagst, vielleicht ist er so schlau und lässt sich vielleicht zum nächsten Halt fahren. Und es wäre eine Möglichkeit. Nee, seine einzige. Wagen 8. Ja? Wagen 9. So. Und? Tja. Hm? Hier ist Ende. Wie Ende? Der Zug geht nicht mehr weiter. Wir stehen. Ja. Am Ende des Zuges. Das gibt's doch nicht. Und wo sitzen wir dann jetzt, wenn es den Wagen, in dem wir sitzen sollen, nicht gibt? Wir müssen jemanden vom Bordpersonal suchen. Die kennen sich aus. Also, zurück. Aber ich kann nicht. Du musst aber. Mit dem ganzen Koffer. Ja, sollen die hier liegen bleiben, oder was? Überzeugt. Entschuldigung. Ja, wir sind schon wieder. Wir kennen es ja von... Dürfen wir ganz kurz mal eben... Ja, genau. Wir müssen leider genau hier... Ich bin der mit dem Koffer. Unseren Waggon gibt es leider... Oh, Entschuldigung. Gibt es leider nicht. Vorsicht! Ja, ärgerlich kennen Sie sicherlich auch. Ne? Aber nicht außergewöhnlich. Bahnfahren ist ja wie Roulette spielen. Nur, dass man in der Kugel sitzt. Juliane war blüh. Ich kann auch noch... Nichts geht mehr. Da! Hm? Da ist er noch. Ah, Verzeihung. Verzeihen Sie bitte. Bitte. Die Herren? Wo ist denn der Wagen 63? Den Wagen 63, den gibt's bei uns nicht. Bei uns ist bei 9 Schluss. Ja, das haben wir schon gemerkt. Ja, den gibt's aber auch in keinem anderen Zug. Ja, hier, das haben wir ja zufälligerweise gebucht. Zeigen Sie bitte mal Ihre Fahrkarte. Ja, hier bitte. Mhm. Mhm. Oh, da haben wir's schon. Ja, ich kann zur Aufklärung beitragen. Nicht Wagen 63, Sitzplatz 7. Das ist Wagen 7, Abteil 6 für 3 Personen. Sie haben das Ticket falsch herumgehalten. Oh. Obwohl, nein, dann stehen die Zahlen ja einfach nur auf dem Kopf. Haben Sie eine Quersumme? Bitte? Oder wenn Sie das mal nehmen und dann einem Sinn... Ich kann jetzt nicht ganz... Also keine Ahnung, wie Sie drauf gekommen sein könnten, dass das Wagen 63... Naja, aber wo ist denn die Nummer 3? Also ich bin jetzt raus. Ich zähle nur 2. Ja, Sie machen mich noch ganz verrückt mit Ihren Zahlen geschwurbelt. Augenblick, bitte. Die Zahlen haben Sie durcheinander gebracht. Da wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben. Und Sie sind nur zu zweit in einem Abteil für 3. Ja, aber das kann Ihnen doch ganz egal sein, wenn ich 1 für 4 buchen würde oder 2 für 9. Wobei dann aber einer stehen müsste und ich nachher nicht mal selbst... Ich meine ja nur. Die kommt noch. Eine Frau? Person. Weiblich? Nicht, dass ich wüsste. Na, was denn nun? Also die Person. Genau. Die steigt später noch ein. Straten. Sagen Sie das doch gleich. Soll ich dann trotzdem schon abknipsen? Na, ist ja egal. Sie haben einen super Sparpreis. Da gibt's kein Geld zurück, selbst wenn Ihre Frau noch... Ist nicht meine Frau. Seine Frau. Noch nie eine gehabt. Also nennenswert. Oh. Ich war vor kurzem noch in einem Kloster. Na, herzlichen Glückwunsch. Da haben Sie aber schnell wieder Anschluss gefunden. Wir sind doch nicht zusammen. Na, die Welt ist bunt. Man muss nicht überall mitmalen. Könnten wir jetzt bitte alle unsere Tuschekästen wieder verstauen? Danke. Wir warten auf unseren einen Freund. Entschuldigung, ich wollte gar nicht auf Ihre Intime. Nein, wir machen einfach nur eine Reise. Genau, 3 Männer, eine Reise. Ja. In einem Abteil. Ja. Ein winzig kleines Paar. Ja, Ja, wenn man es mal laut hört, klingt seltsam, oder? Nein, wie eine typische Zugreise. Ja, und zwar mit dem Wüstenexpress, meine Herren. Und dazu heiße ich Sie jetzt herzlich willkommen. Sie dürfen mich einfach Herr Olaf nennen. Und ich werde mich ab sofort um Ihr Wohl kümmern. Und ich bin immer für Sie da, wenn Sie etwas wünschen. Drei Herren allein in einem Abteil wünschen sich was von einem Herrn Olaf, der immer für Sie da ist. Ja, gut, also wenn man es laut hört, klingt es wirklich seltsam, oder? Doch, touché, touché. Wie sind denn Ihre werten Namen? Friedrichsberg. Albrecht Friedrichsberg, angenehm. Und das ist Dahl. Ah, Sie haben keinen Vornamen? Wunderbar, das steht hier auch genauso auf meiner Liste. Na, sehen Sie mal. Sie haben ein Viererabteil mit Betten für drei, also nein, für vier, aber Sie sind nur zu dritt, besser als umgekehrt. Also, Sie wären jetzt zu viert, dann gäbe es nur. Aber egal, es war jetzt nur ein Scherz. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne, spannende und entspannende Reise. Nochmals herzlich willkommen, bis nächstes Mal. Ja, vielen Dank. Ach, und bevor ich es vergesse. Ja? Da ist ein Herr, der hat schon zweimal nach Ihnen gefragt. Wen? Mich. Sie? Ja. Nach uns? Na sicher. Wer denn? Ach, da ist er ja schon selbst. Kommen Sie, bitte. Schön. Den kann man so ja gar nicht erkennen. Der ist ja ganz in... Klopapier? Nee. Oh, Mullbinden. Die müssen dann aber mal dringend gewechselt. Moment mal, das ist doch... Eine Mumie. Ja, wir sind stolz darauf, eine illustre Gästeschar mit unserem exklusiven Wüstenexpress anzuziehen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das einer unserer Verfolger von eben. Aber sind die nicht eben am Ende der Sackgasse an der Hand zerschellt? Naja, der war ja offensichtlich vorher schon tot. Ja, auch wieder war es eine Mumie. Dann will er jetzt wahrscheinlich erledigen, was ihm vorher nicht gelungen ist. Nämlich uns. Nichts wie weg! Mensch, das ist ja wahnsinnig spannend. Weißt du schon, ob die das überleben? Nein, ich habe das Manuskript ja auch erst eben bekommen. Aber Hammer Anfang schon mal. Ob es dafür einen Hörspielpreis gibt, keine Ahnung. Aber ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich habe hier gerade mal in dem Pressetext gelesen. Es ist eine Zuggeschichte. Klar, so viel wissen wir inzwischen auch schon. Ein Bademantel und abgetrennte dicke Zehen spielen wohl auch eine Rolle. Selber Zug? Aber anderes Abteil. Gleicher Fall? Man weiß es. Mach jetzt mal hin, Mensch, es geht uns hier gerade an die Pelle. Recht hat. Die schrecklichen Ereignisse nahmen also ihren Lauf. Was aber die an sich harmlose Fahrt im Wüstenexpress? Mit einer mordenden Mumie, einem blassblauen Bademantel, sieben abgetrennten dicken Zehen, der Schallplatte Schatz, ich grüß dich aus der Ferne und dem Mord an den 12 Fahrgästen zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Und wieso nicht? Das liegt doch alles ganz klar auf der Hand. Soll ich es Ihnen verraten? Was? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Teufel werden Sie tun. Ich bin hier der allwissende Erzähler. Davon haben wir allerdings noch nicht viel bemerkt. Ach so? Sie werden unserem Publikum doch nicht den Spaß verderben wollen, indem Sie alles vorher schon verraten? Und überhaupt, was mischen Sie sich ein? Außerdem herrscht hier in den Aufnahmeräumen absolutes Strickverbot. Dieses Geklapper macht ja alle verrückt. Sie hörten Mord im Wüstenexpress, Folge 2. Und ob Sie sich auch die nächste Folge noch anhören wollen, sollten Sie sich gut überlegen. Besser wird's eh nicht. Und nun das Wetter. Nein, keine Ahnung. Schauen Sie einfach selber nach. Ich weiß es doch auch nicht. Weiter geht's mit Folge 3.